Zweites Kapitel: Beweis durch Erfahrung, Beweis durch Autorität. Die um 1750 schreibenden Verfasser des neuen Lehrgebäudes der Diplomatik besaßen nicht nur ein großes Wissen von urkundlichen Dingen, sondern sie konnten gelegentlich, leider nicht allzu oft, den ganzen papiernen Wust beiseite schieben, um einmal mit klarem Auge in die lebendige Gegenwart zu schauen. Statt toten Buchstaben Glauben zu schenken, besannen sie sich in solchem Augenblick, dass sie einen Verstand hatten, dem man ja auch einmal das Wort verstatten könnte. Und der kritische Verstand sagte ihnen Folgendes: Von was für Nutzen mögen wohl Urkunden sein, die man für alt ausgibt, ob sie schon jetzt geschmiedet, das heißt gefälscht worden? Die Verfasser wollten nämlich dartun, dass es fast alle Zeit im Mittelalter ohne Nutzen war, alte Urkunden zu schmieden. Denn, sagen sie, die gefälschten Diplome, können zu weiter nichts dienen, als sich neuer Gerechtsamen anzumaßen oder diejenigen zu behaupten, in deren Besitz man ist. Im ersten Falle sind sie augenscheinlich unnützlich, weil sie dem rechtmäßigen Besitzer Güter oder Gerechtsamen, welche ihm durch die Verjährung bestätigt worden, nicht nehmen können. Im zweiten Fall sind sie eben nicht mehr behilflich, ihm Vorteile zu verschaffen, welche ihm Vermögen eben dieses Gesetzes zu Wege gebracht worden. Man merkt, worauf die Verfasser hinaus wollen. Sie schicken sich zu einem kritischen Verfahren an, dessen Maßstäbe nicht der papiernen Überlieferung, sondern der lebendigen Wirklichkeit entnommen sind. Was ich in meinem Buche den Fachwissenschaftlern als funkelnagelneuen Grundsatz hingestellt habe: Übersetzt die papiernen Tatsachen der Überlieferung in die Praxis. Kritisiert die Psychologie mittelalterlicher Menschen durch die allgemeine Gegenwartserfahrung. Dieser Grundsatz fand also schon vor 200 Jahren in einigen Ausnahmefällen seine Verfechter. Hören wir, was die alten Verfasser weiter aufgrund der Appellation an ihre Vernunft schließen. Wenn man, eben als praktischer Fälscher, aus den neu geschmiedeten Stücken Vorteil zu erhalten gesucht hat, so hat man sich entweder kurz nach ihrer Erdichtung derselben zu bedienen gedacht oder bei Lebzeiten derjenigen, welche sie untergeschoben hatten oder welche dieser Betrüger mitgehilfen waren. Man hat also Gebrauch davon gemacht, gegen die rechtmäßigen Besitzer der zu erschleichenden Güter alsbald oder doch einige Jahre nach deren Verfertigung. Nun ist es aber nicht natürlich, sich vorzustellen, dass diese sich würden haben ihrer Güter und ihrer Gerechtsamen berauben lassen ohne einige Widerrede. Man hat also diese bis dahin unbekannten Urkunden vor Gericht vorzeigen müssen. Es musste auch sonst derjenige, welcher von einem Diplom Gebrauch machte, nicht nur Zeugen vorbringen, welche auf seiner Seite aussagten, aber auch allezeit gewärtig sein mussten, mit ihm binnen etlichen bestimmten Tagen über das Evangelienbuch und die Reliquien der Heiligen zu schwören, dass das Stück wahr sei. Der Urkundenschmied und seine Zeugen hatten also die verdrießlichsten Umstände zu erwarten. Dass es aber dergleichen ungeheuer viele in den Freistädten der Heiligkeit, also den Klöstern, gegeben haben sollte, ist eine lächerliche Vorstellung. Ganz richtig wollen die Verfasser sagen: Da die Falschurkunden in den Prozessen bei Gericht vorgelegt werden mussten, so werden es sich die Fälscher vorher ganz gehörig überlegt haben, ob ihre Falsifikate auch so recht geraten seien, dass sie mit ihnen keinen Reinfall erleben würden. Denn sie gingen ein gefährliches Risiko ein. Hätte man sich fremder Güter bemächtigen wollen, so würden die Eigentümer nicht stillgeschwiegen haben, zumal da sie 1000 Mittel gehabt, ein neues Original der Unrichtigkeit zu überführen. Hätte man sie aber durch eine solche Urkunde nur in dem Besitze rechtmäßiger, aber streitiger Vorrechte erhalten wollen, so würde der Urheber einer solchen falschen Schrift in Gefahr geraten sein, alles zu verlieren, wenn er Stücke hätte vorbringen wollen, deren Unrichtigkeit dargetan werden konnte. Wenn man aber dem ungeachtet einen Betrüger für so unbesonnen halten wollte, dass er sich auch der allergrößten Gefahr hätte unterziehen können, so darf man gewiss nicht zweifeln, dass er entdeckt, seine Urkunde der Unrichtigkeit überführt und dieselbe folglich auch unterdrückt worden wäre. Sie kann also auch nicht mehr vorhanden sein. Der Schluss, falsche Urkunden aus dem Mittelalter können eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein oder nur in den allerseltensten Fällen, wenn sie sehr gut gelungen waren, durchgeschlüpft sein, ist vollkommen berechtigt. In der Praxis würden tatsächlich nicht ganz tadellose Nachahmungen bei ihrer Vorlage entlarvt und unterdrückt worden sein. Total verunglückte Stücke hätte eine Partei in der harten Wirklichkeit überhaupt nicht einmal vorzuzeigen gewagt. Es können also wirklich unechte Urkunden überhaupt gar nicht mehr vorhanden sein oder doch nur in verschwindend geringer Zahl. So schlossen schon vor 200 Jahren unter Bezugnahme auf die lebendige Wirklichkeit die Verfasser des Werkes »Neues Lehrgebäude der Diplomatik«. Und genau zu demselben Schlusse gelangen auch wir. Aber in diesem Augenblick fällt uns eine Tatsache ein, die unseren Schluss glattweg über den Haufen zu werfen droht. Hat denn die moderne Urkundenwissenschaft nicht bereits eine Unmenge falscher Urkunden aus dem Mittelalter aufgedeckt? Sind falsche Stücke nicht also doch in Masse vorhanden? Allerdings, die schon von der Fachwissenschaft ausgemerzten Falsifikate bilden einen ansehnlichen Haufen und die Verfasser des neuen Lehrgebäudes der Diplomatik würden vor Staunen und Entsetzen die Sprache verlieren, wenn sie hören mussten, wie viele unechte Diplome allein schon mittels der hergebrachten Relativkritik aufgestöbert worden sind. Was gilt denn nun? Der Schluss, dass keine Fallstücke mehr vorhanden sein können? Oder die Tatsache, dass wirklich unzählige Fälschungen vor unseren Augen aufgedeckt liegen? Der Schluss aus dem wirklichen Leben gilt. Die Tatsache der aufgedeckten Fälschungen ist eine papierne Tatsache, die erst durch das kritische Experiment der rationalen Interpretation auf die Art ihrer Realität geprüft werden muss, nämlich ob ihre Realität eine natürliche oder künstliche ist. Unser Schluss, dass keine falschen Urkunden aus dem Mittelalter vorhanden sein können, begreift bereits die kritische Realitätsprüfung der papiernen Tatsache als Voraussetzung in sich und beweist die künstliche Geburt dieser vorgeblichen Überlieferungstatsache. Wir stehen in Wahrheit vor keinem Dilemma. Unser Schluss besagt ja, es können keine praktischen Fälschungen mehr vorhanden sein. Diese sind auch nicht vorhanden. Denn die von der Fachwissenschaft aufgedeckten Fälschungen können keine praktischen Fälschungen sein, wie die Fachleute behaupten, da solche praktischen Ungeheuer, wie sie die Wissenschaft aufgestöbert hat, unmöglich von vernünftigen Menschen in hartnäckigen Prozessen als Beweismittel gebraucht worden sein können. Die papierne Tatsache, dass solche total verunglückten Stücke noch in Massen in Archiven ruhen, dass sie überhaupt da sind, beweist unanfechtbar ihre künstliche Entstehung, ihren gelehrten Ursprung, beweist, dass es allesamt Zeugnisse der spätmittelalterlichen Fälschungsaktion sind, die niemals im wirklichen Leben auf dem Tische eines mittelalterlichen Gerichtshofes gelegen haben.